Das Pentagon hat für die Neutronenbombe folgende Einsatzvarianten erarbeitet. Erstens, sofortige Handlungsunfähigkeit. Betroffene Personen werden innerhalb von 5 Minuten handlungsunfähig und bleiben es bis zu ihrem Tod, der innerhalb eines Tages eintritt. Zweitens, sofortige vorübergehende Handlungsunfähigkeit. Betroffene Personen bleiben funktionell gestört bis zu ihrem Tod in 5 bis 6 Tagen. Drittens, latente Handlungsunfähigkeit. Betroffene Personen können überleben, bleiben jedoch innerhalb einiger Wochen bis zu ihrem Tod funktionell gestört. Diese Einsatzkriterien erfassen nicht die genetischen Schäden bei Überlebenden, die noch in der 10. Generation geschädigte Kinder hervorbringen. Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär. Deshalb Menschen achtet und achtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne umtreibt? Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär. Deshalb Menschen achtet und achtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne umtreibt? Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär. Deshalb Menschen achtet und achtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne umtreibt? Nach dieser Erde wäre da keiner, die eines Menschen Sohn ist mehr. Deshalb Menschen achtet und achtet, dass sie es bleibt. Nehmen wäre sie ein Denkmal, ein sich still die Sonne ist bleibt. Nehmen wäre sie ein Denkmal, ein sich still die Sonne ist bleibt. Deshalb Menschen achtet und achtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne umtreibt?